Man sagte Dinge, die man nicht so meinte, weiß nicht warum. Man wollte viel erreichen, hoch hinaus vergeigte den Sprung. Wollte vieles ändern, doch fehlte dann meistens der Grund. Wollte maximalen Spaß und setzte den Scheiß dann nicht um. Wollte auch für etwas stehen, doch wusste oft nicht für was. Sich im Kreis hat die Auswahl viel zu oft schon verpasst. Jetzt zu gern für was gekämpft, wird man wissen wofür. Wollte sich aufmachen, raus, doch ging dann nicht mal zur Tür. Wollte Mammutbäume pflanzen, doch die beide lag brach. Suchte eifrig nach dem Ziel, doch man weiß nicht, wo's war. Sucht verzweifelt nach nem Plan, doch man weiß nicht wonach. Wollte die ganze Welt bereisen, vor 30 Meilen den Harz. Bock auf tausend Dinge, doch man weiß nicht worauf. Man sang von Freiheit früher laut, heut leise Ben überhaupt. Wollte nie werden wie sie, doch gut da mitten drin grau. Baut sich Duftschlösser ganz ohne zu wissen worauf. Wär das Leben nicht so schwer, wär man heut nicht so fett, gäb es kein WoW im Netz. Hätt man doch Freunde in echt, man hätte Felsen fest gedacht. Der Stein bekäm endlich Fahrt. Wird man nur wissen, wo's hingeht, wär man ja längst schon am Start. Ja, ah. Ließ sich verbiegen, ohne wiederum zu merken von wem. Plante den zweiten Schritt, ohne je den ersten zu gehen. Immer gedacht, es wird schon laufen, leider geht heute nicht viel. Und wenn die Luft dann erstmal fehlt, braucht man eh kein Ventil. Hat gelacht, weil sie lachten und sagte, was man hören wollte. Baute plötzlich das, was man früher mal zerstören wollte. Schwört Versprechen, die man morgen schon bricht. Soll und es wurde zum Widerspruch wie ein mordender Griff. Wär das Leben nicht so schwer, wär man heute nicht so fett, gäb es kein WoW im Netz. Hätt man doch Freunde in echt, man hätte Felsen fest gedacht. Der Stein bekäm endlich Fahrt. Wird man nur wissen, wo's hingeht, wär man ja längst schon am Start. Yeah. Knapp vorbei, Ziel verfehlt, oft nicht auf den Punkt gekommen. Traumwelten viel erzählt, gebellt, hab mich wie ein Hund benommen. Flotte Finger, schnell verwählt, kein Anschluss, miese Zeit. Viel gewollt, beim Geld verzählt, gehofft, dass es für Miete reicht. Taucht in Gewässern, wo die Haie deine Fährte riechen. Ganzen an dir dran sind dich fast Blätten wie eine Herde Riesen. Manchmal draus gelernt, doch ab und zu auch einfach hart verdrängt. Voll Tatendrang ins nächste Loch gestolpert, zack, den Tag gesprengt. Vorbei, was mit nem dicken Lächeln, ja, weil sich der Spaß erhängt. Wenn man nicht merkt, dass ne Defektantenne kein Signal empfängt. Wofür, wieso, weshalb, man sucht einen Grund, wenn man nur zweifelt, wär doch besser, wenn man dran glaubt und sich dann den Rücken frei hält. Von wegen leicht gesagt, wenn der Kopf dann blockiert. Keine Wirkung, egal was dein Doc dann probiert. Aufs falsche Pferd gesetzt, hat verzockt, fast dann krepiert. Kein Verständnis fürs Ergebnis, wenn man nur noch krumme Zahlen agiert. Wär das Leben nicht so schwer, wär man heute nicht so fett, gäb es kein WoW im Netz. Hätt man doch Freunde in echt, man hätte Felsen fest gedacht. Der Stein bekäm endlich Fahrt. Wird man nur wissen, wo's hingeht, wär man ja längst schon am Start. Hätte man damals schon geahnt, wohin der Weg einen immer führt, hätte man wohl besser geplant und wüsste heute auch wofür die ganze Mühe wert war, wenn alte Samen Früchte tragen. Man könnte sich entfalten und hätte nicht zu klagen. Man hätte von vornherein angefangen, was aufzubauen und könnte von Anfang an sorgenfrei nach vorne schauen. Was hätte es und könnte werden können, wenn das hätte nicht wär. Was bleibt es sein vielleicht, doch das hat letztlich keinen Wert. Nur wer es checkt und draus lernt, kann dem Dilemma entgehen. Denn der Sinn des Lebens ist, das Leben in die Hände zu nehmen. Am Ende stehen wir alle vor im gleichen Weg und der Frage, die wir teilen, wer hat was in seiner Zeit bewegt. Also leg besser mal los, bevor du denkst, ach, hätte ich bloß. Denn es könnte sich lohnen, wer sein Leben verpennt, ist längst schon tot. Und wenn das Ende droht, ist das für immer zu spät. Wenn aus dem Könnte ein Hätte wird und auf nimmer vergeht. Wär das Leben nicht so schwer, wär man heute nicht so fett, gäb es kein WoW im Netz. Hätt man doch Freunde in echt, man hätte Felsen fest gedacht. Der Stein bekäm endlich Fahrt. Wird man nur wissen, wo's hingeht, wär man ja längst schon am